Jetzt spielen wir. Hierzu lesen wir euch unsere Menü. Thank you. Thank you. Thank you. Ja, vielen Dank, liebe Nazis.